herzlich willkommen zum Uncast Episode 789, 10 kleine Pixel. Google Pixel 10 ist vorgestellt worden und ihr könnt euch schon vorstellen, wo der Knackpunkt bei diesem Gerät liegt. Doch erstmal ganz am Anfang. Google kann es doch noch, die Show, die zur Präsentation vom Google Pixel 10 und der Google Pixel Watch 4 genutzt wurde, war sehr gut. Ja. Da konnte man nichts sagen, auch wenn es jetzt nicht mein Geschmack war, aber es war zumindest mal wieder etwas, wo ich sage, okay, das ist für den normalen Menschen zugänglich. Es war halt ein bisschen unglücklich. Jimmy Fallon hat das präsentiert. Ja, der Talkmaster ist zwar toll, aber dadurch ging das Ganze wirklich in eine Richtung, also erstmal eben wie eine Talkshow. Ja, dann driftete das ab, nachdem die Produkte gezeigt wurden. Dann war es auf einmal eigentlich nur noch so dieses Kauf-TV, ja. Weiß nicht, wie da gibt's doch ein Wort dafür, egal, fällt mir jetzt nicht ein. Wo im TV immer Sachen verkauft werden und dann so komisch eingepriesen werden und so, ja. so hat es geendet, ja. Und naja, das war dann halt für mich, ich konnte es nicht aushalten, ich konnte es gar nicht ganz angucken. Irgendwann war ich dann raus, aber trotzdem fand ich, obwohl ich das persönlich jetzt nicht so ansprechend fand, ich fand es besser als sonst, ja, wenn da irgendjemand vor, quasi nicht vorhandenem Publikum, ja, so ein paar Leutchen aus der eigenen Entwicklercrew, ja, dann irgendwas sagt, das finde ich noch langweiliger und da fand ich das hier schon interessanter für den Mainstream. Wahrscheinlich gucken sich das einige Leute an, nur wegen Jimmy Fallon. Und das heißt, das ist dann für Google auf jeden Fall besser. Ja, was wurde denn aber konkret eben gezeigt? Das Google Pixel 10 hat ein paar interessante Neuerungen. Key 2 laden, also das Wireless Charging, ja, mit Magneten, endlich. Ja, somit ist auch das gut, fand ich auch sehr notwendig und schön, dass das jetzt auch so geht. Das heißt, eventuell kann man bald mehr Zubehör für die Pixel-Geräte nutzen als normalerweise. Das finde ich sehr gut, gerade bei Sachen Ladestationen ist das eigentlich relativ wichtig. Heutzutage gibt es schon super tolle Autohalterungen, wo man einfach das Telefon nur noch magnetisch dran macht, zack, und dann wird es geladen automatisch und hält aber auch sehr fest. Ich hoffe, dass das eben beim Google Pixel auch so ist. Ja, und dann komme ich mal zu dem Gerät selbst. Zuerst mal die Top-Version, ganz klar, weil das für mich immer das Wichtigste ist, das ist das Aushängeschild, das ist das beste Gerät, das es von Google gibt. Und habe ich, hier mal so durchgeguckt. Also einmal ist wieder negativ aufgefallen, dass die Farben wieder mal mit technischen Daten gekoppelt sind. Ich kann das nicht nachvollziehen. Es tut mir wirklich leid. Wer das zu verantworten hat, der gehört gefeuert. Der gehört auf den Mond geschossen. Das kann einfach nicht sein. Wieso kriege ich für ein schwarzes Gerät 1 Terabyte Speicher und für das Jade-Gerät nur 256 Gigabyte? Für das Moonstone immerhin noch 512 Gigabyte? Genauso wie für das Porzellan. Das heißt also, die langweiligen Grau, Creme, Weiß und Schwarz gibt's mit 256, 512 und das Schwarze eben sogar mit 1 Terabyte. Aber das Jade gibt's nur mit 256 Gigabyte. Was ist das? Also das heißt, wenn man nicht ein Spießer ist, ja, dann kriegt man weniger Hardware-Ausstattung. da würde ich jetzt gerne das F-Wort benutzen, und zwar volle Pulle. Also das ist wirklich übel, sowas, und das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Gut, 6,8 Zoll Display ist okay, hat mich gefreut, dass das hier wieder richtig groß ist. Allerdings, um es jetzt mal auf den Punkt zu kriegen, mit 256 GB Speicher bietet das Gerät für 1.299 Euro sich an, und das ist meiner Meinung nach nicht okay. Ich gehe hier mal, Moment, das muss ich mal jetzt hier schauen, das ist nämlich etwas verzwickt hier, die Google-Seite, das ist auch sowas, aber naja, man will vielleicht sich nicht sofort blamieren, sondern erst auf den zweiten Blick. Deswegen kann ich vielleicht verstehen, dass sie hier nicht alles so gleich reinhauen. Also 16 GB RAM, ja, und dann geht es eben los mit 256 GB Storage für 1.299, was man kaum glauben kann, ne? Ja. Aber ich nehme mal jetzt die Top-Ausstattung, ja, so wie das sein sollte eigentlich bei dem Gerät. Und dann sind wir bei einem Preis von 1.689 Euro. 1.689 Euro. Die 512 GB kostet 1.429 Euro. Okay. Sagen wir mal so. Wenn das schnellste Phone auf dem Markt wäre mit den absolut Top Ausstattungsmerkmalen, also die besten, die es gibt, ja, dann würde ich sagen, ja, okay, ne? Das heißt also 24, ja, oder 32 GB Hauptspeicher, ja, 1 Terabyte Storage, dann auf jeden Fall ein, ja, wie sagt man, so 7000 mAh Akku und mindestens ein Snapdragon Elite 2 beziehungsweise ein Dimensity 9500. Und naja, noch weitere, sagen wir mal, Top-End-Features, eben wie zum Beispiel bei den Kameras, über 100 Megapixel Auflösung mit einer super guten Linse drin, ja, und so weiter, die auch gute Bilder machen, ohne AI bereits, ja, das wäre also schon nicht schlecht. Dann könnte ich mir das gerade noch so erklären, den Preis, und würde sagen, okay, das mit 1 Terabyte dann für 1.399 würde ich es dann nehmen, aber es kostet 1.649, hat nur 16 GB Hauptspeicher, noch nicht mal 24 GB, das haben sogar billige chinesische Smartphones schon, sorry. Ein Google Tensor G5 Chip. Und dieser Tensor Chip, ich weiß nicht, wie ich die Enttäuschung ausdrücken soll. Mülleimer auf, G5 rein, Mülleimer zu, einen richtigen Prozessor nehmen. Warum so krass? Ist der Tensor G5 nicht so schlecht? Nein, ist er nicht. Der ist sogar sehr gut. Für ein Mid-Range-Gerät. Aber nicht für ein Gerät, das ein Flaggschiff Model repräsentieren soll, das Aushängeschild von Android sozusagen. Für das ist es eine Schande, eine wirkliche Schande. Ich kann es nicht in Worte fassen. Das war jetzt schon letzte Mal auch so. Eigentlich ist man davon ausgegangen, dass der Tensor G5 Chip ein bisschen performanter sein soll, aber dazu habe ich explizite Benchmarks und ich kann euch sagen, da kommt einem Tränen in die Augen. Also der Snapdragon 8 Elite. Ich rede jetzt nicht vom Elite 2, Snapdragon 8 Elite, der erste aus der Reihe, ja, ist ungefähr doppelt so performant, doppelt so schnell wie der Tensor G5. Und zwar durch die Bank weg. AnTuTu-Score 1,14 Millionen, Tensor 2,20 Millionen, Snapdragon 8 Elite. Ja. Ich kann es, Memory langsamer, deutlich langsamer, fast die Hälfte langsamer, UX fast die Hälfte langsamer, GPU, Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken, über die Hälfte langsamer bei der GPU. Habt ihr das gehört? Über die Hälfte langsamer. Das heißt, für Spielen könnte das in den Dreckeimer kloppen, das Gerät. So krass ist das, ja, im Vergleich dazu. Also schlimm, wirklich schlimm. Jedes Midrange-Gerät hat da schon mehr Power mittlerweile, sofern da mein Chip drin ist. Lediglich bei der CPU-Power an sich ist es ein klein wenig besser als die Hälfte. Dann haben wir 313.000 Punkte beim Tensor und 574.000 bei Snapdragon 8 Elite, aber auch da hoffnungslos geschlagen. Ähnlich sieht es bei den Geekbench-Scores aus. Da kommen einem sowieso die Tränen in die Augen. Single-Core-Score 2296. Der Snapdragon 8 Elite hat 3179. Bei der Multicore-Score 6203, Tensor G5 und 10114 für Snapdragon 8 Elite. Und jetzt haltet euch fest, ich habe mir die Benchmarks angeguckt und habe rausgefunden, Mensch Leute, das Ding ist auf einem Niveau vom Snapdragon 8 Gen 3. Ich wollte das kaum glauben, ich habe genau nachgeforscht und tatsächlich. Und dann sehe ich, oh, okay, also Gizmo China hat das auch rausgefunden und hat das nochmal gegenübergestellt. Und in der Tat ist es so, dass der Tensor G5 ja deutlich langsamer ist als das Snapdragon 8 Gen 3. Leute, ich halte das für einen absoluten Skandal. Euch wird hier mit einem Pixel 10 ein Midrange-Gerät verkauft für 500 Euro rum, ja, das für das Google 1649 Euro möchte. Okay, ich bleib mal bei den 1299 Euro mit 256 GB Storage. Oder nein, ich müsste eigentlich bei den 1449 oder so war das, glaube ich, bleiben. 1429, genau. Weil 512 GB Storage gibt es mittlerweile auch schon bei Midrange-Geräten aus China ohne Probleme. Ja. Zum Preis von um die 600 Euro. Kein Thema. Und das Teil hier ist deutlich langsamer als diese Geräte. Ich werde wahnsinnig, wirklich. Ich kann so etwas nicht begreifen. Warum macht Google das? Die machen sich hier alles kaputt mit diesem Tensor-Blöd-Chip. Ja? Die hätten lieber sollen ein Snapdragon oder ein Dimensity reinpacken. Ja? Der Tensor basiert sowieso auf dem MediaTek-Chip, nur auf dem alten offenbar. Und da hätten die einfach können den 9400 Plus oder den 9500 reinpacken und dann wäre die Sache gegessen. Aber nein, sie müssen so ein urlangsames Ding reinmachen. Ja, und ich weiß, ja, Real-Life-Performance ist anders als die Benchmarks. Von daher wird bei vielen das ausreichend sein. Aber Entschuldigung, für so ein teures Gerät, da muss das nicht ausreichend sein. Ausreichend wäre ein Gerät für 600 Euro mit noch besseren Leistungsdaten. Das wäre ausreichend. Aber bei diesem Gerät, da will man es nicht ausreichend haben bei dem Preis, sondern da muss das top of the line sein. Ich verstehe das gar nicht. Sind die Leute dumm, dass sie sich mit so wenig zufrieden geben? Ich glaube nicht. Und deswegen wird es Google Pixel 10 wahrscheinlich nicht so einschlagen, wie sich Google das erhofft. Ja, die letzten Pixel-Modelle waren gut eingeschlagen, ja, definitiv. Es haben sehr viele Leute ein Pixel-Gerät gekauft und das konnte man auch verstehen, weil vieles sehr neu war auf dem Gebiet. Ja, zum Beispiel wusste man, die Kamera ist relativ gut, obwohl die Hardware-Seite von den Kameras grottig schlecht ist. Ja, aber die AI richtet es halt schon bei Google. Ne? Von daher, ja, in Ordnung. Aber jetzt hätte man doch ein bisschen mehr erwartet. Also es gibt keinen Grund für jemand, eigentlich auch noch nicht für jemand, der ein Pixel 8 hat. Der muss da nicht upgraden. Da gibt's eigentlich nicht mehr. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich traurig. Ich könnte jetzt weiter darauf rumreiten, mache ich aber nicht. Die Real-Life-Performance wird halt für die meisten zufriedenstellend sein, denke ich mal, wenn wir mal den Preis jetzt vergessen. Ja, also es ist nicht so, dass ihr die Sachen nicht machen könnt und es ist nicht so, dass ihr mit dieser läppischen 40-Megapixel-Kamera oder 48-Megapixel-Kamera, die dort verbaut ist, dass ihr dort keine guten Bilder machen könnt. Ja. Also es ist, um genauer zu sein, eine 50-Megapixel-Weitwinkelkamera, Ultraweitwinkelkamera, 48-Megapixel und mit Teleobjektiv ebenfalls eine 48-Megapixel-Kamera. Ist nicht so, dass man da keine schlechten Bilder, dass man da keine guten Bilder damit machen kann. Das geht absolut mit Hilfe von der AI. Ne? Aber trotzdem täuscht es nicht darüber hinweg, dass es eine mittelmäßige Kamera ist. Eine mittelmäßige Kamera. Ja, und tut mir leid, also das ist nicht akzeptabel bei dem Preis. Ja. Ich bin ja dann auch überrascht durch die Akkukapazität, 5200 mAh Akku. Ist nicht optimal, ist aber auch kein Beinbruch. Ja, trotzdem hätte ich mir hier einen 7000 mAh Akku gewünscht bei dem 6,8 Zoll Display. Das braucht ja auch ein bisschen Strom, ja, so ist das ja nicht. Und naja, ich kann nur sagen, ich bin erschüttert mal wieder, wie ignorant Google da vorgeht mit den Pixelgeräten und ich hoffe, dass irgendwann Google auch dafür die Quittung kriegt. Ja, wie ging da mal die Werbung? Lasst euch nicht verarschen, vor allem nicht beim Preis. Ja, genau. Könnt ihr hier genau 1:1 umsetzen. Also es ist mir unbegreiflich. Da ist ja noch, letzte Woche habe ich ja gejammert wegen dem Preis vom Sony Xperia 1 Mark 7. Ja, oder das Mark 6 war ja genauso teuer, ne? 1.499 Euro. Ne? Dabei gab es zum Start wenigstens noch ein Headset für 329 Euro dazu, also ein Kopfhörer, ne? Super High-End-Kopfhörer für 399 gab es kostenlos dazu, konnte man sich noch damit schönreden. Ne? Habe ich jetzt auch hier, der XM5 ist wirklich super genial, ne? Aber hier kriegt man dann, wenn man das macht, bis zu, Moment, was war das? Muss man gerade mal gucken. Die hatten da so Earbuds oder sowas. Ja, genau. Also wenn ich das teuerste Modell nehme, dann kriege ich hier angeboten, dass ich ein paar Google Pixel Buds Pro 2 bekomme, statt für 249 Euro 174 Euro. Wie großzügig. Also bei Sony gab es beim Preis von 1.499 einen Kopfhörer dazu für 329 zu dem Zeitpunkt. Ja, komplett geschenkt. Hier kriege ich 75% Rabatt. Wow. Google, ne? Geiz ist geil, ne? Aber nur bei Google, ne? Gibt's ja wohl nicht. Ah, nun denn. So, jetzt habe ich mich genug geärgert über das Pixel 10 Pro. Wie sieht's denn bei den anderen Geräten aus? Weil es gibt ja auch noch die anderen. Also das Google Pixel 10 Ultra beispielsweise. Entschuldigung, das Google Pixel 10 Pro XL haben wir ja gehabt. Jetzt das Google Pixel 10 Pro. Das hat ein 6,3 Zoll Display. Warum es da so eine große Diskrepanz gibt, weiß ich nicht. Also 6,5 Zoll wäre ja okay gewesen, aber 6,3 Zoll würde alleine schon wegen der kleinen Größe komplett ausfallen bei mir. Gut, okay. Nehmen wir mal an, ihr wollt also ein kleines Smartphone haben. Ja, ist okay. 6,3 Zoll, gut. Hier ähnliches Bild. In Jade gibt es nur eine 256 GB Version. In Moonstone gibt es 128 bis 512 GB. Also ist mir unbegreiflich. Obsidian gibt es 128 GB bis 1 TB. Und beim Porzellan gibt es ebenfalls 128 GB bis 512 GB. Vollkommen unverständlich. wahrscheinlich braucht die Farbe mehr Platz, ne? Ja, da. Deswegen gibt's da weniger Ausstattung. Ne? Ja, ey, nö. Okay, Preise. Ab 1099 Euro für 128 Gigabyte Speicher. Die 2020er haben angerufen, sie wollen ihren Speicher zurückhaben. Was geht in Google vor? Was geht in denen ihr Köpfe vor? Alleine sowas anzubieten ist schon eine Frechheit. Aber dann für 1099 im Jahr 2025. Jimmy Fallon hätte, glaube ich, nicht so viel Stoff mitbringen sollen. Die haben doch zu viel geraucht dort. Das gibt's doch nicht. Ich kann es einfach nicht begreifen. Google, ja, bitte bringt euer Drogenproblem unter Kontrolle. Ja, so geht es nicht mehr weiter. Also die 1-Terabyte-Version kostet dann auch 1.589 Euro. Und natürlich auch mit dem wunderbaren Tensor G5-Chip. Ja. Nee, tut mir leid, ich kann nur noch sarkastisch sein, weil ansonsten würde ich hier einen Wutanfall kriegen. So schlecht ist das Ganze. Ja. Ich gehe jetzt mal noch gucken, jetzt Google Pixel 10 ohne irgendwas, also ohne Pro, nur Google Pixel 10. Ja, ich meine, was das ist das günstige, was werden das jetzt kosten, ne? Also gucken wir mal, schätzt mal, was das, also vergesst jetzt mal die hohen Preise von den Google Pixel 10 und ich sage euch jetzt mal ein paar technische Daten, ne? Und dann schätzt mal, was das kostet. Ne? Also 6,3 Zoll Display, Full HD Screen oder ein bisschen mehr als Full HD ist ja immer 1080 auf 2424, ne? 422 ppi. Dann 4970 mAh Akku, Schnellladefunktion 30 Watt. 12 GB RAM, 128 GB Storage, der Tensor G5-Chip drin. Die Kamera ist eine Weitwinkelkamera mit 48 Megapixel, eine Ultraweitkamera mit 13 Megapixel und eine Teleobjektivkamera mit 10,8 Megapixel mit fünffach optischem Zoom. 10,8 Megapixel, ne? So. Dann gucke ich nochmal, was gibt es sonst noch hier zu sagen. Was ist noch interessant? USB Typ C 3.2, okay, das ist positiverweise drin. Wi-Fi 6E, okay. Also Wi-Fi 6E. Bluetooth 6 und natürlich 5G-Netzwerk ist klar. Und was schätzt ihr, was jetzt sagt mal einen Preis? Na? So, was habt ihr gesagt? Also ich würde jetzt mal sagen 399 Euro. Na, kriegt man von der Konkurrenz Geräte, die, ja, ist nur ein bisschen Ticken besser, aber es ist Google mit der perfekten AI und so weiter. Deswegen, obwohl die anderen besser ausgestattet sind, sagen wir mal 399 Euro. Na? Tja, Leute, 899 Euro, das ist der Preis. 899 Euro ab. 899 Euro, denn das gibt's nur mit dieser wunderbaren 128 Gigabyte Ausstattung. 128 Gigabyte. Das habe ich vor was weiß ich wie viele Jahren mal gehabt. Das habe ich, Moment mal, ich habe das. Also das ist mindestens schon, ich glaube, 6, 7, 8 Jahre müssten es her sein, seit ich das letzte Gerät gehabt habe mit 128 GB Storage. Und da ist keine Möglichkeit für eine Micro-SD-Karte drin. Ne? Nur mal so. Das ist schon heftig. Wenn ihr 256 GB Storage wollt, müsst ihr 999 Euro bezahlen. Dafür kriegt ihr ein Top-Gamer-Smartphone mit dem besten und schnellsten Prozessor momentan. Ja. Mit 24 GB RAM, 512 GB Storage, ein extrem abartig geniales Display, ja, aktive Kühlung, damit auch der Prozessor richtig performant bleibt, auch über längere Zeit. Ja, aber ihr könnt dafür auch ein Pixel 10 mit 256 GB kriegen und einen Prozessor, der so langsam ist, dass ihr nicht mehr vernünftig zocken könnt. Ja. Weil da hört es nämlich auf. Ich habe ja gesagt, Real Life ist okay, na, ja, gut. Aber wenn ihr dann an Sachen geht, wie zum Beispiel Spielen oder performante Apps nutzen, Zukunftssicherheit will ich gar nicht erst davon sprechen, dann sieht die Sache eben ganz anders aus, weil da zählt einfach nur Rechenpower und sonst nichts. Ja, da bin ich mit Jeremy Clarkson konform. Speed und Power, das braucht man. Ja, so einfach ist das. Gut. Also, so viel zu den Google Pixel 10. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Also, ja, ich glaube, ich habe bei dem Vergleich vorhin abgebrochen, auch mit den Benchmarks. Ja, Tensor G5 gegen Snapdragon 8 Gen 3. Ja, also deutlich langsamer als der Snapdragon 8 Gen 3 bei AnTuTu zum Beispiel 1,14 Millionen der Tensor und 1,76 Millionen der Snapdragon 8 Gen 3, also die ja, vorherige Generation, knapp vorherige Generation, eigentlich die vorvorherige Generation, ja, weil der Snapdragon 8 Elite 2 kommt ja jetzt quasi, steht quasi schon vor der Tür. Ja. So, und das sind einfach Daten, das ist einfach zum Heulen. Lediglich beim Single-Core-Score hat der Tensor G5 gegenüber dem alten Snapdragon 8 dann ein kleiner Vorteil. Ja. Aber die Multicore-Score ist dann schon wieder deutlich schlechter. 6203 und der Snapdragon 8 Gen 3 6791. Und da sieht man eben auch, wo der einzuordnen ist. Also jedenfalls ja nicht bei einem High-End-Prozessor auf gar keinen Fall in diesem Jahr, sondern eher in den Mid-Range-Bereichen, denn die Snapdragon 8 Gen 3 wird heutzutage eben im Mid-Range-Bereich eingesetzt. Sogar schnellere Prozessoren als der Snapdragon 8 Gen 3 sind noch zu Mid-Range zuzuordnen. Okay, gut, so, dann haben wir das hier. Zum Glück gibt es ja auch noch, jetzt ist Gemini angegangen im Hintergrund, ja, ich kann mir schon überlegen, warum, ja, ich habe zu oft Google gesagt und so weiter. Oder Google hat die Schnauze jetzt von mir voll und irgendwann erscheint hier eine Nachricht, meine Konten sind gelöscht, nein, oh Mann. Ja, Google Pixel Watch 4. Da habe ich ein paar Vorschusslorbeeren abgelassen. Ich meine, bei den Uhren ist allgemein der Preis ja hoch. Hier bei The Verge zeigen sich die Leute enttäuscht, weil es eben jetzt nicht so der große Performance-Sprung ist bei der Uhr mit dem neuen Chipsatz. Nun ja. Im Gegensatz zu Smartphones ist hier der Performance-Durchsatz nur insofern interessant, dass eben das, was an Funktionen geboten wird, auch vernünftig umgesetzt werden kann. Und das kann das eigentlich noch. Ja? Und so sieht es eben auch bei der Pixel Watch 4 aus. Von daher möchte ich das gar nicht so schlecht reden hier. Der Einsatz von mehr AI, da wird sich dann zeigen, ob der neue Chipsatz dann das etwas mehr an Rechenleistung, die benötigt wird, eben zuverlässig liefern kann. Da habe ich aber auch keine Bedenken. Ja. Und von daher mag das okay sein. Das Problem ist natürlich bei diesen Smartwatches ganz klar auch, dass hier die Preise relativ hoch sind. Das ist aber dann hier nicht nur bei Google so, sondern es ist ein Problem der gesamten Branche. weiß ich nicht genau. Von daher ist der Preis von der Pixel Watch sogar eigentlich noch ganz gut einzuordnen. Der fängt nämlich bei 399 an. Ja, und also das wäre mir viel zu teuer für eine Uhr. Ja, mit diesen Leistungsdaten und generell eigentlich auch, also da muss die Uhr schon, was weiß ich, Kaffee kochen können und Eis holen gehen, damit ich so viel dafür bezahle, okay. Aber wenn ich es jetzt im Vergleich sehe, dann geht der Preis wohl okay. Also da stecht jetzt Google nicht negativ raus. Und die Google Pixel Watch ist auch gut, die hat super Funktionen, viele verschiedene Zifferblätter kann man da nutzen und da gibt es sehr viele Möglichkeiten, hat EKG-Funktion, Temperatur kann man messen und so weiter und so weiter. Also ich finde, das ist schon in Ordnung so. Ne? So, jetzt gehe ich aber mal auf die 45mm Version, die einzig wahre, die überhaupt in Frage kommt. Ja, 41mm, das kleine Ding, ja, okay, ne? Aber für die Mädels, ne, aber Herrenuhr 45mm muss schon sein. Man will ja auch noch was erkennen können am Display, ne. 449 geht auch noch in Ordnung. Ist in Ordnung, okay. Was ich aber auch hier wieder mal super schlecht finde. Und ihr habt jetzt wahrscheinlich gesagt, der Shovi, was soll denn das heißen? Kleine Uhr nur für Mädels. Also sowas, ja, Frechheit. Ja, aber offenbar hat es Google auch gedacht. Denn die kleine Version gibt's in der Farbe Iris, Lemongrass, Porcelain und Obsidian. Ja, vor allem Iris und Lemongrass sticht hier rein. Ich würde gerne Lemongrass nutzen, ja? Oder kaufen. Das wäre meine Farbe. Und in welchen Farben gibt's die? 45mm? Ja, Porzellan, also cremeweiß, schwarz und Moonstone, also grau. Gut. Ne? Also das sind also solche Sachen, die kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ja? Kann ich nicht nachvollziehen. Und das Erste, was ich machen würde bei der Uhr, ich würde das graue oder was auch immer Band nehmen, wegschmeißen und mir eine vernünftige Farbe für die Uhr holen. Ja, also es ist... Das sind Dinger, die gehen mir nicht so ganz in den Kopf rein, ja. Also ich würde da wahrscheinlich das Gehäuse in Porzellan nehmen, weil, oder die Uhr in Porzellan nehmen, weil da ist ein silberner Rand quasi in der Mitte. Ansonsten ist der eben schwarz oder grau, furchtbar. Nein, ich würde es in Silber nehmen und dann das weiße Band wegwerfen und mir ein vernünftiges Band holen mit der Farbe, die ich gerne hätte. Ja, so. Gut, also dennoch ist hier die Uhr Pixel Watch 3 so eine Art Glanzlicht bei dieser Präsentation gewesen und das ist dann eben in Ordnung. So, über die Show habe ich schon gesagt, meins war es nicht, aber Google hat wenigstens mal wieder eine vernünftige Show auf die Beine gestellt und wenn etwas das Google Pixel 10 retten kann, dann die Präsentation von Jimmy Fallon. Weil der hat es geschafft, das gut zu bewerben. Wie gesagt, wie bei so einer TV-Werbesendung, wo jetzt gerade eine Matratze verkloppt wird oder so. Ja, und das hat er so gut gemacht. Ich glaube, das kann wirklich Wirkung entfalten. Ja, nicht schlecht. Es hat bloß noch gefehlt, dass er sagt, so, jetzt haben sie eine Stunde Zeit für anzurufen, ja, die Telefone sind jetzt freigeschaltet, jetzt anrufen und sie kriegen noch, was weiß ich, die Google Buds für mit 79 Rabatt mit dazu. Ja. Ja, 79 Euro Rabatt mit dazu. Wahnsinn. Das ist echt, also, ich habe ehrlich mein Augen nicht getraut, als ich mir diese technischen Daten angeguckt habe und die Preise von dem Gerät, das war wirklich der Hammer. Aber die Google Pixel Watch 4 hat es rausgehauen, ja, meine ich ganz im Ernst, so dass es wenigstens nicht ganz so peinlich war für Google, weil bei der Watch konnte man echt sagen, oh ja, nicht schlecht. Doch, kann man lassen. Ja, Google hat noch was anderes verlauten lassen. Ich glaube nicht während der Show. Ich habe, wie gesagt, ich habe es nicht ganz zu Ende geguckt, sondern eben danach im Interview. Genau, so steht es auch hier. da müsst ihr euch jetzt auch, da müsst ihr jetzt stark sein, ja. Also Google wird keine Tablets mehr produzieren. Smartrings, Flipphones oder Glasses sind ebenfalls noch nicht geplant. Und das ist eine Sache, das mit dem Tablet ist überraschend. Ich dachte, sie würden es nochmal probieren, aber Google hat gesehen, dass sie sich eben auch mit diesem Google Pixel Tablet rundum blamiert haben. Ich habe ja, das war so schlimm, als es damals rauskam, ich war so wütend, ja, weil das wurde geteasert als Smart Home Screen, ja, den man an einem Dock hat, abnehmen kann und dann fast wie ein normales Tablet eben nutzen kann. Ja, und wenn man daheim kommt, macht man das wieder dran und alles ist gut. Zum Preis von einem Smart Home Hub. Da haben alle spekuliert, die ganzen Top-News-Seiten zwischen 200 und 250 Euro. Ja, ich war hellauf begeistert, das wäre es gewesen. Dann kurz vor der Veröffentlichung besinnt sich Google und macht aus dem Smart Home Hub mit Tablet-Funktion ein Tablet mit Smart Hub-Funktion. Also ein bisschen anderes Zielpublikum wurde angesprochen. Und hat einen Preis rausgehauen, wo ich nur mit dem Kopf geschüttelt habe. Wie viel waren das nochmal? Ich weiß nicht mehr, 399 oder 449? Irgendwas so in der Richtung war es. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe das versucht zu verdrängen. Also als Preis für ein richtiges Tablet, was es niemals war. Und auch nicht war. Es waren grundsätzliche Funktionen, haben gefehlt. Richtige Funktionen, die jedes Billig-Tablet aus China, ja, hatte, hat gefehlt beim Google Pixel Tablet. Das hat mich so wütend gemacht, dass es damals dazu geführt hat, dass ich mir ein iPad Pro geholt habe. Ja? Das kaum teurer war als das Google Pixel Tablet. Und das war wirklich ein großer Schritt für mich, weil ich ja Apple-Produkte grundsätzlich eigentlich abgelehnt habe zu dem Zeitpunkt. Aber Google hat es geschafft mit dem Tablet, dass ich ein iPad gekauft habe. Gut gemacht, Google. Also Apple sollte euch echt dankbar sein, für dass ihr das Google Pixel Tablet rausgebracht habt. Das war nämlich ein Schlag in die Magengrube für alle Android-Fans gewesen. Und offenbar sind die Verkaufszahlen auch weit hinter dem zurückgeblieben, was sich Google erhofft hat. Denn das hat jetzt dazu geführt, dass Google keine Tablets mehr produzieren wird erstmal. Erstmal deswegen, daher ist ganz klar, weil das nicht bedeutet, dass Google nie mehr Tablets herstellen wird. Aber vorerst sind keine Tablets geplant. Und das Google Pixel Tablet 2 wurde gecancelt. Ja, das ist jetzt quasi bestätigt worden dadurch. Und damit war es das erstmal für Tablets. Und das eben kann ich absolut nachvollziehen, ja, dass eben Google hier keine Tablets mehr machen wollte. Das war abzusehen. Und ich meine, Tablets haben es eh nicht so leicht, weil es ist ganz klar, es gibt ein sehr eingeschränktes Zielpublikum. Ja, aber man muss ganz klar sagen, es werden Millionen iPads verkauft. Das heißt, es ist schon ein Markt da. Ja, nur, auch wenn der nicht so groß ist, ja, wie man vielleicht im ersten Moment denkt. Aber die meisten Leute werden sich eben mit ihrem Smartphone zufrieden geben und die eben was Größeres brauchen, haben oft auch einen Laptop. Ja, also so ein Tablet ist so zwischendrin, zwischen Laptop und Smartphone, das brauchen eben nicht alle. Ne? Aber trotzdem gibt es den Markt und das sieht man, wie der bedient werden kann, wenn ein Tablet gut ist. Auch die in den letzten 2-3 Jahren, was die Konkurrenz eben rausgebracht hat im Android-Bereich, zum Beispiel Xiaomi oder Redmi, und Red Magic, ja, und Oppo, OnePlus, die alle haben Tablets rausgebracht und die sind teilweise wirklich extrem gut. Da kann Samsung nur noch mit den Ohren schlackern. Ja. Und klar, für die Business People gab es immer auch noch die Samsung Tablets, ne, logisch. Das ist sowas wie VW bei den Firmen, ne? Nur weil die irgendwelche Verträge haben, muss es halt dieses Tablet sein, auch wenn es viel schlechter ist als die Konkurrenz, aber ne, es darf halt kein anderes sein, ist okay, mir egal, so kann jede Firma existieren, ist in Ordnung. Nur, ja, also das ist eben für mich dann ein Indikator hier, dass das Pixel-Tablet kolossal gefloppt ist, schon wäre mindestens noch eine zweite Auflage gekommen. Google gibt zwar auf, wenn die Zahlen nicht stimmen, aber dass sie so schnell aufgeben, das zeigt eigentlich, dass es komplett unter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Naja, und für die anderen Sachen, die Flip-Phones, das wurde ja nie irgendwie bestätigt, Smart Rings ebenso wenig. Glasses, das hat mich ein bisschen gewundert. Da sagt auch noch der Rick Osterloh to be announced. Ja, okay. Also da ist vielleicht noch nicht alles verloren bei den Smart Glasses. Vielleicht wollen die auch hier der Konkurrenz eben nicht in die Quere kommen, die ja auch drauf abgezielt sind, so ähnlich auch wie bei Smartphones früher hatten die immer so ein kleines, sagen wir mal, Dilemma. Bringen wir jetzt ein Smartphone rein und machen quasi Konkurrenz zu den anderen und die finden es vielleicht nicht toll, dass wir als Android-Holder sozusagen mit unseren eigenen Geräten denen jetzt Konkurrenz machen und dann springen die vielleicht von Android ab oder so, ne? Und vielleicht hängt das hier auch mit da zusammen, ich weiß es nicht genau. Samsung ist ja dabei, Meta ist dabei, Ray-Ban hat ja welche rausgebracht und mal gucken, wie das dann hier klappt. Ne? Wenn also die draußen sind, ob dann eben Google sagt, okay, jetzt habt ihr eure rausgebracht, jetzt bringen wir auch unseres raus. Ne? Ja. Okay. Eines war interessant noch diese Woche, und zwar Google hat gesagt, weil es wurde ja, Google wird ja kritisiert wegen dem Einsatz von AI, dass es zu viel Wasser verbrauchen würde und auch sehr viel Energie und so weiter. Ne? Also zum Thema Wasser, das ist so eine Diskussion, da werde ich auch, also da muss ich Partei für Google ergreifen, weil da werde ich ein bisschen krantig. Ja? Man kann alles dramatisieren und man kann für alles einen Grund finden, etwas nicht zu tun. Ja? Zum Beispiel hätte ich den Leuten, die sich darum, die jetzt hier so eine, naja, Studie kann man nicht sagen, ne, die sich hier echauffiert haben, dass AI zu viel Wasser verbraucht, den hätte ich empfohlen, dass bevor sie Energie verschwenden für solchen Humbug ins Internet zu posten, das kostet nämlich auch Energie, ja, dass die einfach mal sich vielleicht ein gutes Buch nehmen, Physikbuch oder Chemiebuch, ja, oder vielleicht mal überhaupt an sich ein Buch nehmen, das eben über Inertialsysteme handelt zum Beispiel, ja, und mal überlegen, was sie da gerade von sich geben. Ja. Aber Google hat da das nicht auf sich beruhigen lassen und hat gesagt, dass ein AI-Textprompt nur 5 Tropfen Wasser benutzt. Achtung, benutzt, nicht verbraucht. So. 5 Tropfen Wasser. Ja. Das wird natürlich jetzt stark angezweifelt und tut Google jetzt unterstellen, dass sie das verharmlosen und bla bla bla. Nein, im Gegenteil. Ich würde an Google ihrer Stelle mal klipp und klar sagen, dass das Riesenhumbug ist. Erstmal, Wasser wird nicht verbraucht. Wir haben einen geschlossenen Wasserkreislauf. Ja. Also, ja. Und das heißt, das Wasser, was gebraucht wird, wird früher oder später wieder runterkommen und dann wieder als Wasser durch die Erdschichten wandern und wieder als Grundwasser zurückkommen. Ja? Oder im Meerwasser landen und dort eben verdampfen und ebenfalls wieder als Regen und so weiter herunterkommen. So ist der Lauf der Dinge. Die Wassermenge bleibt gleich. Ja, Wissenschaftler werden jetzt einwenden, ja, Moment, also ganz gleich bleiben die ja nicht. Das stimmt natürlich, ja. Eine winzige Wassermenge, also insgesamt gesehen, eine winzige Wassermenge entweicht durch die Atmosphäre hin und wieder. Das kann passieren oder das passiert, ja, klar. Das ist aber unabhängig von dem Wassergebrauch, was wir haben. Ja, und es ist auch wirklich sehr, sehr, sehr gering. Da brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Die Erde wird nicht wasserlos dadurch, dass es, dass das Wasser in die Atmosphäre aufsteigt. Ja. Und damit ist klar, Wasser wird nicht verbraucht. Wasser wird gebraucht. Und Wasser sparen ist zum Beispiel dort wichtig, wo Trinkwasser knapp ist, dann darf kein Trinkwasser gebraucht werden. Ja. Und dennoch gibt es zum Beispiel auch an Küsten Google-Rechenzentren, die eben zum Beispiel auch mit Meerwasser kühlen und dann eben Meerwasser gebrauchen und kein Trinkwasser. Das muss auch in die Rechnung mit eingeflossen werden. Und es wurde hier nie gesprochen von wegen, ist es Trinkwasser oder ist es Meerwasser. Wie dem auch sei, wenn man das berücksichtigt, ist der Verbrauch von Wasser kein Problem. Das ist übrigens auch das, was ich immer wieder predige, wenn es heißt, wir müssen Wasser sparen. Nein, müssen wir nicht. Wir müssen nur in den Regionen Wasser sparen, wo Wasser knapp ist. Ansonsten ist das ein ganz natürlicher Ablauf. Wir nehmen das Wasser quasi vom Boden, vom Grundwasser, ja, das verdampft in der Atmosphäre, das, egal wie wir es gebrauchen, das geht immer wieder raus, das schwitzen wir raus, das werden wir in die Toilette geben, ja, oder das werden wir in den Abfluss schütten, je nachdem, für was wir das Wasser gebrauchen, ja, und dann wird das Wasser als Wasserdampf in die Atmosphäre entweichen und früher oder später als Regen runterkommen, ja, und dann im Grundwasser absickern und dort dann eben wieder in den Kreislauf kommen. Wasser ist ein geschlossener Kreislauf. Wir müssen nur aufpassen, dass wir das Wasser nicht von einer Stelle wegbringen, wenn das zum Beispiel jetzt eben die Gegebenheiten schwierig sind, ja, dass wir dann zum Beispiel nicht so viel Wasser wegnehmen, wie Wasser eben nachkommen kann. Das ist das große A und O. Ja. Aber Wassermangel selbst hat die Erde nicht. Da kann man einfach mal auf den Globus gucken und dann sieht man das. Ja, und auch Salzwasser ist Wasser, das verdampft, kommt runter, dann kann man das trinken. Kein Problem. Ja, also das ist nichts Schlimmes. So funktioniert die Erde. Und das sollten sich diese Leute mal hinter die Ohren schreiben. Energie ist wieder eine ganz andere Geschichte. Da kann man durchaus Kritik üben. Und es hat mich auch gewundert, dass hier Wasser genommen wurde. Also da wäre doch ein besserer Kritikpunkt eingefallen, nämlich Energie. Die Reaktivierung, was zum Beispiel Microsoft macht, von Kernkraftwerken, die meiner Meinung nach als Sondermüll abgetragen werden müssten, ja, havarierte Reaktoren sollen wieder fit gemacht werden, oder diese Wahnvorstellung mit den Hunderten von Mini-Reaktoren, da könnte man Kritik anbringen, denn das sind einmal nicht umsetzbare Projekte, zweitens sind es möglicherweise sogar gefährliche Projekte und die Energie, die verbraucht wird, wenn sie eben nicht kommt, aus Nuklearenergie, dann kommt die entweder aus Erneuerbaren, was ja gut wäre, ja, wenn das nicht reicht, aus Kohle und anderen Energieformen, fossilen Energieträgern also. Das heißt, es gibt eigentlich nur die Chance, dass wir das als erneuerbaren Energie nutzen, dann ist es gut. Google macht einiges dafür, aber noch lange nicht genug. Ja, dieses Liebäugen mit Atomkraftwerken finde ich überhaupt nicht okay. Ja, das hat eben ganz andere Risiken wieder. Und von daher wäre das eigentlich ein deutlich besserer Grund gewesen, hier mal AI oder Google zu kritisieren, und zu versuchen, eben Google dazu zu bewegen, die Stromproduktion für ihre AIs eben aus erneuerbaren Energiequellen zu nutzen und nicht aus Atomkraft beispielsweise. Okay, YouTube Music wird 10 und das ist beachtlich. Ich war am Anfang mehr Gegner als Befürworter von YouTube Music, weil ich den Umstieg von Google Music auf YouTube Music richtig mies fand. Und da hatte ich echt keine Lust dazu. Dann hatte ich gewechselt zu Spotify, nein, zu Deezer. dann zu Spotify, dann zu Amazon, dann wieder zurück zu Spotify und heute bin ich bei YouTube Music gelandet für meine Musikabos. Genau. Denn YouTube Music hat sich gemausert von einem ehemals, naja, sagen wir mal, stiefmütterlich behandelten Musiksystem, ist es aufgestiegen zum System, wo wirklich viele Titel hat, auch außergewöhnliche Titel, was für mich besonders wichtig ist, Anime-Bereich, ne, japanische Songs und so weiter. Das ist das, was ich hauptsächlich höre. Und von daher ist es natürlich ein Riesending, YouTube Music, weil eben dort sogar auch Musik von Videos, die eingestellt werden, genutzt werden kann in der YouTube Music App. Genau wie hier der Podcast beispielsweise, auch der Podcast hier, Herr Ankas und die Rios Wochensicht, die gibt es in YouTube Music, ja, weil es eben auch auf YouTube veröffentlicht wird und also gibt es es auch auf YouTube Music. Finde ich ziemlich cool. Ja, also dieses System hat sich dann über die Jahre her bewährt, was am Anfang noch recht mies war und eben schlecht funktionierte und kaum vernünftige Songs, ist jetzt schon wieder eigentlich genau das Gegenteil von dem, zumindest für mich persönlich, weil ich eben so ausgefallenen Musikgeschmack habe für europäische Verhältnisse, ist es für mich der beste Musikdienst momentan. Ja, weil es dort alles gibt oder fast alles gibt, was ich möchte. Ganz neuen Anime kommt raus auf Crunchyroll, ja, erst vor 5 Tagen in Japan erschienen. Ich gucke nach dem Titellied und finde es auf YouTube Music. Ja, das finde ich in 5 Jahren noch nicht mal bei Spotify. So ist das, ja. Also, das finde ich schon nicht schlecht. Und 10 Jahre, ist auch für Google beachtlich und es scheint auch denen recht gut zu gehen. Das heißt, da muss man keine Angst haben, dass YouTube Music auf dem Friedhof landet, jedenfalls nicht ohne Ersatz. Und auf dem berühmt-berüchtigten Google-Friedhof. Ne? Und ja, somit bin ich also mit diesem YouTube Music zufrieden. Kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen YouTube Music. Coole Sache. Ja. Was jetzt noch fehlt, wäre endlich eine Ankündigung, wann die Hi-Fi-Version denn erscheint, ja, mit besseren Bitraten. Das würde mich sehr interessieren. Und dann könnte man hier auch der Konkurrenz wieder etwas entgegensetzen. Ich weiß, man kann über Sinn oder Unsinn von Lossless Music auf solchen Portalen durchaus diskutieren. Ich kann verstehen auch, dass Google sich da etwas zurückhält, denn klar ist, also schätzungsweise mehr als 90%, ich würde sogar sagen mehr als 95% der Nutzer würden keinerlei Unterschied feststellen können, weil einfach das Equipment gar nicht vorhanden ist, weder das High-End-Smartphone vorhanden ist, das überhaupt einen Unterschied hören lässt, ja, noch die entsprechenden Anlagen oder Kopfhörer vorhanden sind, ja, die das ermöglichen. Und von daher, ja, ist es wirklich fraglich. Ich hab schon das Öfteren gesagt, also wenn ihr ein gut kodiertes MP3 habt mit maximaler Bitrate beispielsweise, ja, und das wird niemals so gut rauskommen bei eurem Standard-Smartphone mit einem Digital-Audio-Konverter, dass da überhaupt ein Unterschied zu hören sein kann gegenüber einem FLAC-Format-File, ja, weil es einfach der Digital-Analog-Konverter kaputt macht. Die meisten, und das wissen auch die wenigsten, die schimpfen so auf Bluetooth-Kopfhörer, dass die Qualität so schlecht ist. Also ich kann euch sagen, ein normaler Bluetooth-Kopfhörer, das heute aptX unterstützt oder LDAC, ist wesentlich besser als die allermeisten digitalen Analog-Konverter, die in den Geräten verbaut sind mit einem 3,5 mm Klinkensteckeranschluss. Die könnt ihr bei fast allen Smartphones in die Tonne kloppen. Es gibt nur wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel dieses Moonphone, weiß nicht mehr genau, wie es heißt, das mal rauskam, speziell für Audiophile und eben auch zum Beispiel Sony Xperia 1 Mark 6 und Mark 7 mit dem 3,5 mm Klinkensteckeranschluss, die extra einen teuren DAC drin haben. Ansonsten gibt es nur die Möglichkeit, dass man einen externen DAC über die USB-Schnittstelle anschließt. Ja? Und jetzt mal ganz ehrlich, wie viel Prozent machen das schon? Das heißt, man macht hier einen riesen Aufwand für vielleicht 5% von den Nutzern, die das nutzen können. Alles andere ist nur psychologisch. Das sollte man aber nicht unterschätzen, weil von diesen 95% die überhaupt gar keinen Unterschied hören können, ja, werden bestimmt die allermeisten sagen, naja, ich höre schon einen Unterschied, das ist ja ganz klar. Ne? Ja, okay, dann, was soll man machen? Dann sagt man eben, okay, dann machen wir jetzt alles hier lossless. Also zack, wupp. Und dann, oh ja, guck mal, ja, die Soundqualität, voll gut, total lossless. Ja, und was war das lossless? Das war die 320 Kilobit MP3-Version, einfach in FLAC-Format konvertiert und jetzt ist es lossless, ne? Jeps. Und dann, oh ja, geniale Soundqualität. Diesen Effekt, das hat man schon oft gehabt, sogar am Anfang von MP3, wo es dann geheißen hat, ne? Man hat 128 Kilobit MP3, ja, das wurde dann in 320 Kilobit umkonvertiert und die Leute haben gesagt, wow, was für eine geniale Klangqualität. Yep. Okay. No comment. Glaube versetzt Berge, heißt es ja immer. Ja. Ich hoffe, dass der Glaube an Google Fotos auch den riesen Berg von Problemen versetzt, der jetzt mit dem neuen Editor aufgetaucht ist bei den Usern. Ich habe ja eigentlich weniger Probleme jetzt mit dem Editor, höchstens mit der UI an sich jetzt mit der neuen. Das sieht mir ein bisschen unausgegoren an. Also, wisst ihr, wenn ich jetzt Fotos öffne, ja, und dann werde ich jetzt mit einem leicht anderen Design hier begrüßt, ja, das ist durchaus okay, wenn ich jetzt hier dann zum Beispiel sage, okay, Edit, so, und dann wechsle es in eine komplett andere Oberfläche, nämlich die alte Oberfläche, ja, also, der Wechsel ist krass, also ich sehe hier die Zeichensätze beispielsweise, die Größe von der Schrift und so weiter, ne, über Share, Edit, Add to und so weiter, ne, und dann drücke ich auf Edit und auf einmal kommt eine ganz andere Oberfläche. Also es ist nicht einheitlich. Das fühlt sich an, als ob da jetzt gerade ein externes Programm geöffnet wurde dafür. Finde ich schade und ich möchte endlich dieses blöden Dark Mode wegbekommen, wenn ich im hellen Modus bin, Google Fotos, ich habe mein Smartphone auf hellen Modus stehen, weil ich das einfach ästhetischer finde, schwarz auf weiß statt weiß auf schwarz, aber das ist egal, nur wenn ich dann in den Editor gehe, dann werde ich gezwungen, das weiß auf schwarz zu sehen und das will ich nicht, das ist eine Katastrophe, ja. Also von daher, wobei das war schon immer so, nur da muss Google eben drauf achten, dass jetzt im Prinzip jetzt gibt es in dieser Fotos-Version zwei verschiedene UIs. Einmal die normale UI vorne und einmal dann die Edit-UI, wenn man eben ein Foto editiert. Das ist nicht toll. Das sehen auch viele andere User so, die beschweren sich nämlich jetzt reihenweise über diese neue Foto-App Editor UI. Wobei, wie gesagt, die neue Editor UI gibt es ja eigentlich nicht. Es ist nur eine neue UI für Fotos. Die UI für den Editor ist ja gleich geblieben, ne? Zumindest bei mir noch. Die finden die UI insgesamt zu überladen. Ja, und es gibt auch keinen Weg, schnelle Editierungen zu machen von Fotos, das finde ich auch. Auch eine gerade hinsichtlich Ultra HD finde ich es ganz, ganz schlecht, dass man hier keine Batch-Editing-Funktion hat. Also zumindest bei mir gibt es noch nicht. Möglicherweise gibt es da in den USA schon andere Sachen. Nur aus den USA kommen auch Beschwerden, von daher gehe ich mir nicht davon aus. Das heißt, ich habe 20 Fotos aufgenommen, aber ich möchte die Fotos alle grundsätzlich in Ultra HDR sehen. Das ist so ein Quatsch, dass ich das überhaupt machen muss. Ich möchte gerne einen Button haben, alle neuen Fotos bitte in Ultra HDR umwandeln. Ende. Ja, das ist doch kein Hexenwerk. Oder zumindestens, ja, das ist schon stressig genug, dass ich dann einfach den ganzen Tag anklicken kann und kann sagen, so jetzt alles in Ultra HD. Aber nein, ich müsste jedes einzelne Foto öffnen und konvertieren in Ultra HD. Deswegen ist das eigentlich tot. Komplett tot. Ja, also ich verstehe das alles nicht, und weil das ist doch absolut hirnrissig. Und naja, wie gesagt, okay, aber das ist jetzt halt mit der neuen UI, irgendwie ist es noch weiter in den Vordergrund gedrückt, habe ich das Gefühl, gedrückt worden. Und es sieht man daran, dass jetzt die Leute hier Sturm laufen gerade dagegen und hier mehr vereinfachte Editierfunktionen wollen und auch andere, die UI aufgeräumter sehen wollen und. Also geht einiges gerade schief, sage ich mal. Gmail übrigens gefällt mir die UI, die neue, ganz gut. Da habe ich jetzt das Update auch bekommen. Das sieht richtig schön aus. Da habe ich nichts dagegen einzuwenden. Die neue Design Language von Material U oder wie die auch immer heißt. Die heißt jetzt Material 3 oder was weiß ich, keine Ahnung. Die jetzt ja bei Android 16 irgendwann eingeführt wird. Das sieht man jetzt eben schon ein paar Ausläufer bei Google Mail beispielsweise. Finde ich super. Also kann ich sagen, da freue ich mich drauf, wenn mal so eine neue UI dann kommt. Freuen dürfen sich auch wohl die Tablet-Fans. Ja, vorhin haben wir es ja gehabt. Denn Amazon will zukünftige Fire-Tablets, wie es aussieht, nur noch mit normalem Android statt dem eigenen Fire OS ausstatten. Das heißt also, man hat ja spekuliert, dass Fire OS quasi, also dass der App Store, der jetzt ja abgeschaltet wurde für Android-Geräte, dass der eben nur noch dient für Fire OS-Geräte. Das stimmt auch. Aber es gibt offenbar noch einen weiteren Hintergrund dazu, nämlich dass die neuen Geräte, die rauskommen, nur noch mit Android laufen und Fire OS komplett abschaffen. Und somit haben die natürlich dann auch Zugang zum Play Store ganz normal. Dadurch wird natürlich wesentlich die Nutzungszwecke für diese Tablets erweitert. Und ich kann es kaum abwarten, muss ich sagen, ja, das erste Tablet, das unter dem intern bei Amazon unter dem Namen Kitty Hawk läuft, diese Entwicklung, auf den Markt kommen, wenn Amazon bei seinen Preisen bleibt. Ja, bisher ist das best ausgestattete Tablet des Fire Max 11 mit 270 Euro veranschlagt. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass die genau den Preis halten können, ja, weil da jetzt ja eben der Play Store da ist und muss mehr Support und so weiter geleistet werden. Aber sagen wir mal, die würden das für 349 dann verkaufen. Ja, so ein Tablet in dieser Art, das wäre schon mal gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Klar, braucht dann auch ein bisschen mehr Power als das Fire Max 11 im Endeffekt, weil es sind ja auch dann noch viele andere Apps, die in Frage kommen, High-Performance-Spiele beispielsweise oder eben viele andere Programme, die eben noch mehr Rechenleistung brauchen, als jetzt nur, was Amazon hauptsächlich bisher mit seinen Tablets gemacht hat, als Medien-Konsummaschine zu nutzen und zum Amazon bestellen, ja. Da wird dann mehr gemacht und dann brauchen die Geräte eben auch mehr Leistung. Ja, das wäre nicht schlecht. Also bin mal begeistert. Hoffentlich bewahrheiten sich diese Gerüchte und dann werden wir vielleicht bald eine ganze Reihe neuer Android-Tablets im unteren Preisbereich von Amazon sehen, die mit Play Store laufen. Das wäre doch was. Ja, Ecosia will es einfach machen. Die haben nämlich die haben nämlich vorgeschlagen, sie übernehmen Chrome. Sie nehmen Chrome in die Verantwortung, ja, und wollen aber dafür nichts bezahlen. Wenn ihr jetzt sagt, was? Wie jetzt? Ja, das ist in der Tat so. Man will den Chrome-Browser übernehmen, ohne dafür Geld zu bezahlen. 60% der Einnahmen sollen in Klimaprojekte gesteckt werden, was ja Ecosia auch bekannt gemacht hat. Und der Rest, also die 40% von den Einnahmen, sollen dann an Google gezahlt werden. Also so gut, hört sich ja erstmal gut an, ne? Weil ansonsten wäre es ja bei Google so, die würden das, also den Chrome verkaufen, einmalig eine Summe bekommen und das war's dann. Hier könnten sie sich aber unter Umständen für die Zukunft mehr sichern, also die könnten langfristig mehr Geld bekommen als durch einen Komplettverkauf. Und trotzdem könnte das genehmigt werden. Also die Richter wären da sicherlich mit einverstanden, wenn Ecosia den Google-Browser übernimmt und dann 40% abführt an Google von den Einnahmen. Nur, was für Einnahmen? Was für Einnahmen? Das frage ich mich. Und ich glaube nicht, dass Ecosia irgendeine Möglichkeit hat, nennenswert Einnahmen mit Chrome zu generieren. Und von daher wird das sicherlich bei Google auch mit einem, naja, Augenbrauen hochziehen begutachtet worden sein, dieser Vorschlag. Wie ich ja letzte Woche schon gesagt habe, Google hat ein Problem. Es ist nur Fragen der Zeit, bis Google Chrome weggenommen bekommt. Ja, und irgendeiner muss es kaufen, irgendeiner wird es kaufen. Und Ecosia will da halt jetzt mitspielen und hat diesen Vorschlag eben gemacht, weil klar ist, dass die das Geld dafür nicht haben. Ja, aber wenn sie jetzt hier so ein Businessplan vorlegen, könnte das vielleicht sogar nicht so abwegig sein, wie man jetzt im ersten Moment vielleicht denkt. Na gucken, es wird spannend werden. So, dann gehe ich gleich mal zum nächsten Thema. Das schon wieder ein Tablet. Heute haben wir es mit den Tablets, ne? Das Blackview Active 12 Pro Tablet gibt es da. Neu. Und Blackview hat ja in Outdoors Geräten schon einiges geliefert. Und hier machen die jetzt mit diesem Tablet, mit diesem Outdoor-Tablet wirklich einen guten Eindruck, muss ich sagen. Das ist ein 5G-Tablet. Und das hat sage und schreibe 16 GB RAM in der größten Ausstattung, 12 GB RAM in der kleinsten Ausstattung, 256 GB Storage, bis zu 1 TB Storage. Hat eine 30.000 mAh Batterie, also Akku, was natürlich absoluter Hammer ist. 11 Zoll Display, auch wenn es IPS-LCD ist, trotzdem okay, 90 Hertz Bildwiederholfrequenz, 1200x1920, hat dann auch ein Micro-SD-Kartenslot zusätzlich zu dem vielen Storage, das das Gerät bietet, 50 Megapixel Front-Facing-Kamera und eine für Tablets absolut wahnwitzige Zahl von 108 Megapixel auf der Rückseite, wobei die Qualität ist da mit einem Fragezeichen zu versehen. Immer, wie gesagt, bei diesen Art von Geräten würde ich mich immer erst auf die Tests verlassen, die früher oder später auftauchen werden, bei GSM Arena übrigens. Ja. Und damit ist das Gerät ja schon mal super gut ausgestattet. Aber wenn ihr denkt, das sei jetzt alles, habt ihr euch getäuscht. Zunächst mal ist 5G mit integriert. Das heißt, da kann man auch eine SIM-Karte einsetzen. Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC. Yep, NFC. Ne? Hallo Apple. Die haben NFC in ihrem Tablet. Wollte es ja nur mal gesagt haben. Aber das ist immer noch nicht alles. Hinten hat man auf der Rückseite eine, naja, ich sag gern ein Flutlicht. Das ist ein, die nennen das Camping Light, das wirklich hell ist. Also das ist nicht so eine kleine LED für die Kamera, sondern das sind riesige LEDs, ja, oder ein riesen Array von LEDs und das macht richtig hell. Achtung, nicht einfach so reingucken, ne? Sonst seht ihr erstmal nichts mehr. Nicht schlecht also, aber das ist auch noch nicht alles. Das Teil hat auch noch einen Projektor integriert. Ja, ihr habt es richtig gehört, ein Projektor, mit dem man das komplette Bild an die Wand spiegeln kann und das in einer Qualität, die hier von GSM Arena schon getestet wurde, durchaus okay. Ja. Und auch relativ hell. Natürlich kann man es nicht erwarten, dass das eine Helligkeit ist wie beim herkömmlichen Beamer, aber die ist trotzdem schon ziemlich gut abgedunkeltes Zimmer und da kann man richtig gut was feststellen. Und das ist noch nicht alles. Die haben sogar in ihrem Projekt da ein Auto-Focusing-Funktion drin. Das ist ja wirklich High-End. Ja? Das heißt, ihr richtet das nur an die Wand aus und das fokussiert sich selbst. Da müsst ihr das nicht einstellen, sondern das macht es selbst. Und dann könnt ihr Videos gucken oder euren Screen eben auf diesen Projektor projizieren. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Da kann man echt nichts sagen dagegen. Und damit ist das Ding eins von den besten Tablets, die es momentan für Geld zu kaufen gibt. Ganz einfach. Der Prozessor ist zwar in Anführungszeichen nur in Dimensity 7300, ja, aber der ist immerhin so performant, dass da die meisten Sachen ohne Probleme erledigt werden können. Ja. High-End-Spiele wahrscheinlich eher nicht, ja, aber so mittlere Sachen kann man da absolut machen. Und jetzt dürft ihr hier auch mal am Preis raten. Ich habe euch ja raten lassen bei diesem Google Pixel 10 ohne alles. Na, das sind wir bei 899 Euro gewesen mit dieser extrem mauen und schlechten Ausstattung und so weiter. Hier dürft ihr auch mal ran mit all den Funktionen, die ich jetzt gesagt habe. 5G, Octa-Core, MediaTek, Dimensity 7300 Prozessor, Autofokus-Projektor, 30.000 mAh Akku, 108 Megapixel Samsung Hauptkamera, Rugged Tablet, ja, 11 Zoll Bildschirmgröße, und das Camping Light integriert mit Aluminiumhalter. Ja. Was schätzt ihr, was das Tablet kostet? Also wenn ich jetzt sagen würde, 999 Euro, würde euch das schocken oder würde ihr sagen, ja okay, das hört sich gut an. Also ich würde sagen, für den Preis, also das würde ich mir auf jeden Fall eher nehmen für den Preis als so ein Samsung Galaxy Tablet. Das kann nämlich nicht mal annähernd so viel wie das Teil. Aber das kostet 576 Euro. Und das mit 12 GB RAM, 256 GB Storage. Wenn ihr die Version nehmen würde, die ich natürlich nehmen würde, ganz klar, mit 16 GB und 1 TB Storage. Ihr habt richtig gehört, 16 GB Hauptspeicher und 1 TB Storage. 611,95 €. Das heißt, ihr zahlt nur ein paar Kröten mehr, ja, und kriegt dafür 1 TB und 16 GB Hauptspeicher. Das Ding ist ein No-Brainer. Also wenn ich jetzt nicht ein iPad hätte, würde ich mir das Teil jetzt holen. Und zwar sofort, ohne mit der Wimpern zu zucken. Das Ding ist genial. Das ist super geil. Ja. Echt der Hammer. Der einzige Nachteil bei dem Tablet, was man anbringen kann, ist, dass das Ding dick ist. Dick und schwer. Das ist, glaube ich, absolut als Nachteil einzupreisen. Aber wen wundert's? Das ist ein Outdoor-Tablet mit 30.000 mAh Akku. Also nehmt das Ding mal aufs zum Camping mit. Da könnt ihr 3 Tage Videos schauen damit. Keine Übertreibung. Irre. Wahnsinn. Das Ding ist einfach genial. Also wenn es nicht stört, ja, der kann das machen. Und für die Videos hat man auch genug Platz. Selbst wenn man offline ist, ne, weil, wie gesagt, 1 TB Speicher und dann noch eine Micro-SD-Karten-Slot. Yay! Yeah. Also, absolut der Hammer. Wasserdicht, stoßfest, richtiges Rugged-System mit eben Aluminiumhalter, ja, wo ihr das Teil auch hinstellen könnt. In die Natur, wupp, auf dem feuchten Waldboden mal abstellen, bam, kein Problem, alles möglich. Irre. Also Blackview Active 12 Pro 5G ist momentan das absolute Übertablet, finde ich. Heftig. Gibt auch noch positive Nachrichten. Ja, ob es positiv ist oder nicht, weiß ich nicht. Das Sony Xperia 10 Mark 7 wohlgemerkt. Das ist jetzt erstmal optisch aufgetaucht. Erst eine Leaks sind da, wie es aussieht. Es soll kein vertikalen Kamera-Array mehr haben, sondern horizontalen Kamera-Array. Das ist wohl der größte Designunterschied seit langem bei Sony. Die machen ja normalerweise immer alles gleich. Okay, aber mehr weiß man jetzt noch nicht dazu. Das wird fieberhaft erwartet, weil natürlich der Preis deutlich niedriger sein wird als das Sony Xperia One Mark 7, das ja mit 1499 bei den Leistungsdaten auch nicht gerade als besonders günstig zu sehen ist. Ne? Ich meine, okay, so schlecht wie das Pixel 10 ist das auch nicht, obwohl das Pixel 10 fast 200 Euro teurer ist, ja. Denn das hat immerhin hier einen Snapdragon 8 Elite Prozessor drin und eine phänomenale Kamera. Ja? Immerhin das. Trotzdem wäre mir das noch zu teuer für das Gerät. Diese Geräte hatten ja ein Problem. Die wurden ja erstmal vom Markt genommen, ja, weil es ein Hardware-Problem gab. Und jetzt die gute Nachricht, die funktionierende Version wird jetzt wieder ausgeliefert. Das heißt, der Rückruf ist sozusagen nicht beendet für die Leute, die das gekauft haben. Lasst euch ein neues Gerät bringen. Ja. Könnt ihr machen. Es gibt immer noch bei Sony dieses Austauschprogramm. Da müsst ihr nur die E-Mail-Nummer checken und dann seht ihr, ob ihr davon betroffen seid oder nicht. Und wenn ja, kriegt ihr dann natürlich ein kostenloses Austauschgerät. Das gilt auch für die Händler, die noch was auf Lager haben. Die Lagerbestände wurden ja eigentlich zurückgenommen. Hoffentlich haben es auch alle zurückgeschickt. Sonst kriegt ihr bei diesen Händlern eben ein defektes Xperia One Mark 7. Ansonsten werden jetzt eben die neuen fehlerfreien Geräte an die Händler ausgeliefert und sollten jetzt eben bald im Handel sein. Damit ist das hoffentlich aus der Welt geschafft. Das war ja schon eine kleine Blamage für Sony bei so einem teuren Gerät, bei so einem Flaggschiffgerät, das die Marke Sony ja repräsentieren sollte und eigentlich auch sonst keine Daseinsberechtigung hat fast, ja, außer eben Sony zu repräsentieren auf dem Smartphone-Markt, dass dann so ein Fehler passiert, das ist schon, heftig. So, zum Schluss kommen wir zur App der Woche. Diese App, die gibt's nur im F-Droid-Store. Die nennt sich Create mit K. Also K-R-E-A-T-E. Bitte nicht im Play Store suchen. Im Play Store gibt es eine App, die genauso heißt, aber nichts mit dieser App zu tun hat. Das hat einen Grund, warum es diese App nicht im Play Store gibt, weil das ist nämlich ein Frontend für YouTube Music. Wir haben ja gerade die 10 Jahre Jubiläum eben angesprochen, ja, und es gibt einige Leute, die sind nicht ganz so glücklich mit der UI von YouTube Music. Ja. Ist tatsächlich ein bisschen verwirrend. Ich habe mich dran gewöhnen können. Also okay. Aber für Leute, die sich da nicht dran gewöhnen können oder wollen, für die gibt es eben eine alternative UI, die eben sich Create nennt, mit K, im F-Droid Store. Vollkommen kostenlos natürlich. Die unterstützt multiple languages, also verschiedene Sprachen, ja, hat schöne Designs, naja, Design ist natürlich Geschmackssache, muss man selbst angucken. Ja. Man kann Songs cachen oder downloaden für Offline-Playback, man kann die im Hintergrund spielen lassen, man kann auch sich die Bitraten zum Beispiel anschauen, ja, dass man auch sieht, wie gut das Teil wirklich aufgenommen ist. Nicht schlecht. Es gibt Sleep Timer, es gibt Audio Visualisierung, ja. Es gibt hier auch die Möglichkeit, etwas zum Beispiel schneller abspielen zu lassen oder zu pitchen, ja. Und auch übrigens für nicht alle, aber so für einige Funktionen, vielleicht beim einigen Podcasts, ja, kann man so Skip-Silence-Funktion einstellen, dass einfach die Ruhephasen übersprungen werden, ja. Support für Android Auto, ja, das Teil könnt ihr auch bei Android Auto benutzen, Android TV und YouTube Video. Die cached und downloaded Songs, die können sogar exportiert werden. Und jetzt spätestens jetzt wisst ihr, warum diese App nicht im Play Store ist. Das bitte nicht machen, na, in unserer Jurisdiktion. Und die Datenbanken von eurem Playlist beispielsweise können separat abgespeichert werden. Das finde ich sehr, sehr gut. Dann verliert man nicht einfach so die kompletten Playlisten, wenn man zum Beispiel zum anderen Anbieter geht. Das ist nicht schlecht. Und wie gesagt, das Teil kann auch dann spielen, wenn ihr nicht mit dem Internet verbunden seid, wenn ihr Sachen heruntergeladen bzw. gecached habt. Finde ich also ziemlich cool. ja, die Nutzung ist jetzt etwas verwirrend, muss ich sagen. Also zum Test kann man die, also die kann man nutzen, offenbar auch ohne, dass man seinen Google-Account dafür nutzt. Ich kann auch nur davor abraten, eine Verknüpfung zu machen in dem Bereich. Was hier die App wohl macht, ist die Web-Oberfläche zu nehmen und daraus dann quasi eine eigene, in der eigenen Oberfläche diese Informationen zu verarbeiten und dann eben die Sachen abzuspielen. Ich weiß nicht, inwiefern das, naja, sagen wir mal, übertragbar ist auf euren Account, zum Beispiel die Datenbanken. Ich würde, wie gesagt, davon abraten, überhaupt irgendeine Verbindung zu eurem Google-Account hier zu schlagen. Ja? Denn Google scheint diese App nicht zu mögen. Deswegen gibt es sie auch wohl nicht im, im Play Store. Das war auch schon bei anderen Apps so, zum Beispiel New Video oder sowas hat es geheißen, glaube ich. Auch das war eine YouTube-App. Die gibt es auch bei F-Droid, ja, f-droid.org, und auch die ist natürlich nicht erwünscht von Google. Nichtsdestotrotz muss man sagen, eigentlich kann die App nichts oder macht nichts anderes, was man auch auf der normalen Web-Oberfläche macht und mit entsprechenden Zugriff-Tools. Das heißt, es ist nichts da, wo irgendwas umgangen wird oder sonstiges, ja, sondern es werden einfach nur die öffentlich verfügbaren Sachen von YouTube genutzt. Von daher kann man sich streiten, ist das okay oder ist es nicht okay? Jedenfalls funktioniert's. Und ich sag mal so, wer ein YouTube Pro-Abo hat, ja, und dann das nutzt, weil die Oberfläche von YouTube Music nicht gefällt, ja, also den YouTube-Premium-Abo meine ich, ja, der kann eigentlich moralisch gesehen sich, also zumindest moralisch gesehen, kann er sich zurücklehnen, denn im Prinzip sind das eben die Funktionen, die man bezahlt bei YouTube-Premium. Und fairerweise muss ich sagen, wenn ihr das macht und dieses Programm nutzt, dann würde ich euch auch empfehlen, das zu tun, weil ein bisschen, ja, also ein bisschen muss man schon sehen, wenn hier keine YouTube-Music-Abos mehr verkauft werden, dann würde sowas auch eingestellt werden. Das wissen wir alle von Google. Von daher würde ich es mal einfach machen. Und dann, denke ich, kann man zumindest moralisch auch diese App locker benutzen. Ich sehe jedenfalls nichts Illegales an dieser App erstmal, weil man eben alles mit, also ganz normal mit öffentlich verfügbaren Informationen und Daten von YouTube machen kann. Ja, YouTube mag das vielleicht anders sehen, deswegen eben keine Verbindung mit eurem YouTube-Account machen. Und damit, denke ich, ist die Sache dann auch okay. Ja. Die, also nochmal, das nennt sich Create YouTube Music Frontend für Android und gibt es kostenlos auf f-droid.org. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch auch diesmal Spaß gemacht und es waren ein paar interessante Themen dabei. Ja, ich weiß, es waren viele Rants dabei. Gomena Saigo Saimas. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcast. Hashtag TheNetcast bitte nicht vergessen. Und natürlich auf YouTube in den Kommentaren unten könnt ihr ebenfalls Kommentare loslassen. Ach was, in den Kommentaren könnt ihr Kommentare loslassen. Cool. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.